scheinbar unschmächtig getreten und terrorisiert. So entstehen die Tricks und Kniffe, mit denen man nicht mehr verliert. Dann ist die Zeit reif für Wunder, das Spielen mit Feuer und Eis. Und alle erstarren in Ehrfurcht, mit der Einsamkeit zahlt man den Preis. Doch die Träume des Magiers werden unaufhaltsam in Erfüllung gehen. Denn dumme Köpfe bieten alles an, was sie nicht sofort verstehen. Und diese Narren glauben fest daran, durch mich ihre Zukunft zu sehen. Nur zu. Die Träume des Magiers werden immer in Erfüllung gehen. Die Macht der verhassten Römerbrut hab ich schon früh gespürt. Ihre unbarmherzig harte Hand hat man mir lebhaft vor Augen geführt. Der Vater elend tot gepeitscht, der Rest verschleppt in Sklaverei. Ich selbst verdammt in dieses Land, nur dank meiner Künste so frei. Doch die Träume des Magiers werden unerbittlich in Erfüllung gehen. Der Tag der Rache wartet schon, an den sie um Vergebung flehen. Und in Angst verwandelt sich ihr Hohn, denn es bleibt nichts ungeschehen. Bei Gott, die Träume des Magiers werden immer in Erfüllung gehen. Die heißen Gefühle der Jugend durch meine römische Herrin entfacht, mit weiblicher List immer wieder benutzt und am Ende doch nur verlacht. Nur eine Vereintheit und Unschuld, wie es keine zweite gibt. Nur sie allein berührt mein Herz, wenn sie auch einen anderen liebt. Doch die Träume des Magiers werden unbeirrbar in Erfüllung gehen. Nicht eine Stunde mehr versäumt, ihr Kopf und Sinne zu verdrehen. Und alle Kalt beiseite geräumt, die mir zu ihr im Wege stehen. Geduld. Die Träume des Magiers werden immer in Erfüllung gehen. Unerbittlich, unbeendet.